بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Gesandter und Prophet ist. Meine lieben Geschwister, heute machen wir inshallah ta'ala weiter mit dem vierten Kapitel, dem es über das Benehmen des Schülers geht. Und die ersten drei Kapitel zur Erinnerung. Im ersten Kapitel ging es um den Anstand des Schülers in sich selbst. Dann im zweiten Kapitel haben wir über die Art des Lernens und Studierens gesprochen. Im dritten Kapitel über das Benehmen des Schülers und also seinen Lehrer gegenüber. Und im vierten Kapitel reden wir nun jetzt inshallah ta'ala über die Ethik der Kameradschaftlichkeit. Die Ethik der Kameradschaftlichkeit. Und wie man sieht, ist diese Ebene jetzt unter den sogenannten Ebenbürtigen. Und wir kommen zu dem 23. Punkt. Im 23. Punkt, die Nummerierung ist, haben wir gesagt, fortlaufend. Unabhängig vom Kapitel ist die Nummerierung fortlaufend. Der 23. Punkt lautet: Meide schlechte Gefährten. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte: Ebenso wie die Wurzel heimlich ansteckt, so ist auch das schlechte Benehmen ansteckend, da die Veranlagung sich übertragen lässt, die Charaktere andere imitieren und die Menschen Flughühnerschwärmen ähneln, die von Natur aus dazu neigen, einander nachzuahmen. So meide den Umgang mit jemandem, der so ist, denn er ruiniert. Und das Vermeiden ist leichter als das Aufheben. Wir wissen, dass der Mensch sich beeinflussen lässt von den Menschen, die um ihn herum sind, und er vergleicht das mit einer natürlichen Erbschaft, mit einer Veranlagung. Deswegen das Beispiel mit der Wurzel. Und genauso wie ein Mensch von seinen eigenen Vorfahren erbt, wird er auch beeinflusst durch die Menschen, die um ihn herum sind. Und deswegen gilt es, diejenigen Menschen oder mit denjenigen Menschen Umgang zu pflegen, die einem helfen, auf dem Weg nach Wissen zu streben. Denn der Mensch, sagt er, gleicht Flughühnerschwärmen. Das ist eine bestimmte Art von Tier, die sich gegenseitig, die dafür bekannt sind, dass sie sich gegenseitig imitieren. Und der Mensch ist ähnlich. Und deswegen, wenn jemand in einer Familie aufwächst, in der um ihn herum die Menschen alle nach Wissen streben, dann ist es keine Verwunderung, wenn man selbst ebenfalls diese Neigung hat. Und umgekehrt, wenn man aus einer Familie kommt, in der es keine Gelehrten gibt und das religiöse Wissen dort keine Anhaltspunkte gefunden hat, dann ist auch nicht verwunderlich, dass man selbst nicht dementsprechend erzogen worden ist. Das ist, was letztendlich dazu gesagt werden soll. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben zwar nicht die Möglichkeit zu entscheiden, in welchem Haus wir groß werden, aber wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, mit welchen Freunden und welchen Kameraden wir Umgang pflegen. Und dann sagt der Autor: Vermeiden ist leichter als aufheben. Damit soll gesagt werden, wie auch im Falle von Sünden. Nehmen wir mal das Beispiel von Sünden, weil es dort vielleicht am deutlichsten ist. Eine Sünde zu vermeiden ist einfacher, als sie wieder loszuwerden. Eine Sünde von vornherein gar nicht erst auf sich zu laden, bedeutet, sie gar nicht erst zu probieren, sie gar nicht erst zu versuchen, gar nicht erst in den Geschmack zu kommen. Beispiel: auf den Alkohol, auf das Weintrinken, auf das Biertrinken und Ähnliches zu verzichten von vornherein, ist nicht so schwierig, weil man weiß sowieso nicht, wie es schmeckt. Und deswegen ist die Versuchung einfach zu sagen, ich kenne das nicht und deswegen möchte ich es auch gar nicht erst probieren. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat und es einem anfängt zu schmecken, fällt es schwieriger, es im Nachhinein wieder loszuwerden. Und deswegen sagt der Autor: zu vermeiden ist leichter als aufzuheben. Gemeint ist mit Aufheben hier, etwas loszuwerden. Deswegen wäre es auch nicht schlecht, vielleicht, wenn man das eher mit loswerden übersetzt, weil so ist auch gemeint. Dementsprechend suche dir Kameraden und Freunde, die deinen Ansprüchen genügen, dich deinem Herrn näher bringen und zur Vornehmheit deines Anliegens und deines Ziels passen, und übernimm die Einteilung der Freunde nach genauesten Maßstäben. Also man ist verwundert über jemanden, der sagt, ich möchte gerne, ich versuche die ganze Zeit und ich kriege es einfach nicht gebacken und ich versuche zu lernen, ich schaffe es einfach nicht. Und wenn du anschaust, mit welchen Menschen hat er Umgang, so sind alle diese Menschen nicht für diesen Werdegang wirklich konstruktiv. Ja? Vielleicht ist da die eigenen Eltern kann man sich nicht aussuchen, aber den Ehepartner kann man sich aussuchen und die Freunde, mit denen man kann man sich aussuchen, die Zeit, mit wem man sie verbringt, kann man sich aussuchen. Also es ist nicht verwunderlich, wenn du zum Beispiel ständig Leute um dich herum hast, die selbst nicht gerne lesen, die selbst einfach gerne sich mit dir unterhalten. Es gibt Menschen, die können sich stundenlang unterhalten, werden davon nicht müde. Natürlich werden sie dich nicht dazu bringen, aber es gibt andere Menschen, wenn du mit ihnen zusammensitzt, sie möchten, und das ist aber sehr, sehr selten, aber sie sind wie die Perlen, wenn du mit ihnen zusammensitzt, sie wollen die Zeit nicht verschwenden. Sie sagen, komm, lass uns lieber ein Buch gemeinsam lesen und uns darüber unterhalten. Der Autor teilt dann die Freunde in drei Teile ein und sagt, es gibt erstens nützliche Freunde, zweitens Freunde, mit denen du dich vergnügst, und drittens vortreffliche Freunde. Die nützlichen Freunde, damit ist gemeint, diejenigen, mit denen man befreundet ist, weil man eben einen Nutzen von ihnen hat. Mit anderen Worten, sobald der Nutzen vorüber ist, wird auch die Freundschaft vorüber sein. Freunde, mit denen du dich vergnügst, das ist, geht nur solange der Spaß auch da ist. Wenn das vorbei ist, ist die Freundschaft auch wieder vorbei. Und dann gibt es vortreffliche Freunde. Vortreffliche Freunde, das sind Freunde, die, mit denen man befreundet ist, aufgrund der Art und Weise, wie sie selbst sind. Entweder aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer Rechtschaffenheit, aufgrund etwas, was sie eigen haben. Und solange diese Eigenschaft besteht, bleibt man auch mit ihnen befreundet. Und dann sagt der Autor, denn die beiden ersten Freundschaften enden, wenn ihr Zweck endet. Nämlich der Nutzen beim ersten, der Spaß beim zweiten. Was den dritten Freund angeht, so ist Verlass auf ihn, denn das Motiv seiner Freundschaft ist die gegenseitige Überzeugung, dass in beiden Freunden vorteilhafte Züge verwurzelt sind. Vortreffliche Freunde sind eine seltene Währung, die schwierig zu erlangen ist. Zu den wertvollsten Worten von Hisham ibn Abd al-Malik, gestorben 125, gehören die folgenden: Von den Vergnügungen dieser Welt blieb nichts mehr als ein Bruder, vor dem ich mir die Mühe der Zurückhaltung spare. Von den Vergnügungen dieser Welt blieb nichts mehr als ein Bruder, also von allen Sachen, die die Welt Spaß machen und die wertvoll sind, ist eigentlich, was wirklich wertvoll ist, ist ein Bruder, vor dem ich mir die Mühe der Zurückhaltung spare. Das heißt, ein Bruder, bei dem ich mich wohlfühle und so sein kann, wie ich bin, und er mich akzeptiert, wie ich bin, und so weiter und so fort. Also merkt man, dass die inneren Werte wertvoller. Und das sind Menschen, die haben vor uns gelebt, und wir sollten profitieren von Menschen, die ihr Leben schon hinter sich haben. Denn der weise Mensch profitiert von den Menschen, die schon die Weisheit erlangt haben, und sagt nicht, ich möchte erstmal selbst alles ausprobieren, um selbst irgendwann mal zur Weisheit zu gelangen. Und zu den edlen Worten, die von einem anderen aufgeschrieben wurden, gehört, die Abgeschiedenheit ohne Wissen ist ein Irrtum und ohne Askese ist sie Schwäche. Die Abgeschiedenheit, das heißt, dass man sich, das hat man auf Arabisch i'tizal, das heißt, dass man sich von der Gesellschaft trennt. Jeder hat mal diese Gedanken, mal, wenn es ihm zu viel wird, sagt er, ich möchte einfach mal aufs Land gehen und einfach nur von der Kamelmilch leben und sonst mit niemandem etwas mehr zu tun haben, oder auf dem Berg von der Ziegmilch, wie auch dem auch sei. Diese Abgeschiedenheit, sagt er, ohne Wissen ist ein Irrtum. Ohne Wissen alleine zu sein, da geht man in die Irre. Und ohne Askese ist sie Schwäche. Also was bringt es mir, Und das ist unser meistens, also wir haben eigentlich beidseitiges Problem. Ja? Aber das Besondere, das Zweite ist natürlich ein Problem, weil wir sind ja an bestimmte Standards gewöhnt. Und sehr schnell, wenn wir uns aufs Land begeben würden, würden wir uns sehr schnell wieder sehnen nach der Stadt und all ihren technischen Vorteilen. Das sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, zu den schlechten Gefährten. Das ist natürlich nur ein Einblick in diese Thematik. Ansonsten gibt es natürlich viel mehr dazu zu sagen. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen. Er hat bestimmte Aspekte angesprochen, die man eventuell nicht in jedem anderen Buch wiederfindet. Fünftes Kapitel. Die Ethik des Schülers in seinem wissenschaftlichen Leben. 24. Punkt. Großer Ehrgeiz für das Wissen. Im Islam gehört es zu den vortrefflichen Charakterzügen, dass man sich durch großen Eifer für das Wissen auszeichnet. Eifer auf Arabisch Hirs ist das Zentrum der Energie in deiner Person. Das ist das Zentrum der Energie in deiner Person. Der Wächter über deine Sinnesorgane. Großer Eifer bringt dir mit Allahs Erlaubnis ununterbrochenes Gutes, sodass du zum Grad der Vollkommenheit aufsteigst und in deinen Adern das Blut der Ehrhaftigkeit und des Wetteiferns auf dem Feld des Wissens und der Arbeit fließt. Dann sollen die Leute dich nur erblicken, während du Tugenden anstrebst oder nach wichtigen Angelegenheiten verlangst. Die Auszeichnung mit dem Eifer entnimmt dir die belanglosen Hoffnungen, also die verlogenen Hoffnungen, die keine Grundlage haben, und die Tat und Taten und entwurzelt in dir den Ursprung der Niedrigkeit. Denn der Mensch erlangt durch einen Eifer einen Wert. Und auch unter den Leuten genießt er dadurch Anerkennung. Also entwurzelt dir in dir der Eifer, den Ursprung der Niedrigkeit und der Verächtlichkeit, nämlich Schmeichelei und Heuchelei. Denn ein Mensch, der großen Eifer besitzt, ist standhaft und fürchtet die Situationen nicht. Wem es aber an Eifer mangelt, der ist ein ängstlicher Feigling, dessen Mund das Verständnis verschließt. So begehe nicht den Fehler, großen Eifer mit Hochmut zu verwechseln. Denn der Unterschied zwischen beiden ist so groß wie der Unterschied zwischen dem Himmel mit seiner Wiederkehr und der Erde, die sich spaltet. Also der Unterschied zwischen Hochmut und Eifer ist so groß wie der Unterschied zwischen Himmel und Erde. Das ist nur eine Anspielung auf eine Ayah im Koran al-Karim, wo Allah sagte, sinngemäß beim Himmel mit seiner Wiederkehr und bei der Erde, wenn sie sich spaltet. وَالسَّمَاءِ ذَاتَ الرَّجَعِ وَالْأَرْضِ ذَاتَ الصَّدَعِ. Beides, also sowohl Hochmut als auch Eifer, bringt einen, veranlasst einen zu handeln. Beides, Hochmut und auch Eifer. Nur beim Hochmut überschätzt man sich. Beim Hochmut überschätzt man sich. Und beim Eifer gibt man sich besonders viel Mühe, sein Ziel zu erreichen, aber nicht unbedingt aus Hochmut, sondern mit Ikhlas zum Beispiel. Deswegen sind das zwei verschiedene. Beides ist, die Person kann sein, sie ist in beiden Aspekten aktiv, aber die Absicht ist eine ganz andere. Großer Eifer ist eine Tugend der Erben von Propheten. Und Hochmut ist eine Krankheit der Elenden, die an Tyrannei leiden. O du Student, schreibe dir selbst großen Eifer vor, entschlüpfe ihm nicht. Großer Eifer entsteht zum Beispiel dadurch, liebe Geschwister, natürlich, indem man sich ein richtiges Ziel vor Augen setzt, indem man das Ziel des Ikhlas immer vor Augen hält, aber auch indem man große Ziele setzt. Jemand, der sich nur kleine Ziele vornimmt, die sowieso jeder erreichen kann, der fängt ja gar nicht erst an, einen Plan fürs Leben aufzustellen. Okay? Wenn ich sowieso nur bis morgen denke, was habe ich vor, morgen möchte ich das machen. Und ich weiß gar nicht, wo ich in einem Jahr sein möchte, dann werde ich auch nicht für ein Jahr planen. Richtig? Aber wenn jemand weiß, in einem Jahr möchte ich an dieser und jener Stufe angelangt sein, dann überlegt er sich jetzt, wie komme ich dahin. Und das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Also ohne ein Ziel zu haben, wirst du auch gar nicht nach einem Ziel streben. Die Scharia hat darauf hingewiesen in Urteilen, die in enger Beziehung zu deinem Leben stehen, damit du stets darauf bedacht bist, sie zu erlangen. Also den Eifer. Zu ihnen gehört, dass der Tayammum für den Schuldfähigen bei Nichtvorhandensein von Wasser erlaubt ist und dass er nicht gezwungen ist, eine Spende als Preis des Wassers für die Gebetswaschung anzunehmen, wegen der Vorhaltung, die den Eifer erheblich schädigt. Ja, das ist ein Fiqh-Aspekt. Jemand gelangt in die Situation, dass er kein Wasser hat, um den Wudu zu vollziehen. Und jetzt sagt dir jemand, es gibt hier Wasser, du kannst es kaufen. Und du sagst, ich habe kein Geld. Dann sagst du dir, okay, ich kaufe es dir. Und dann bist du nicht verpflichtet, dieses Geschenk anzunehmen. Okay? Warum? Weil das ist eine Art Wohltat, die jemand dir gegenüber leistet. Und das ist eine Art Erniedrigung. Wenn der Mensch eine Spende annimmt, das ist ja nichts anderes als eine Spende in diesem Fall, und er braucht das, dann ist eine Art Erniedrigung. Und die Scharia könnte sagen, du musst das annehmen, weil Wasser ist vorhanden und du brauchst Wasser, um dich zu reinigen. Aber die Gesetzeslage ist dann so, dass du das gar nicht annehmen musst, aufgrund des Schadens, der dich dadurch ereilen könnte. Und das widerspricht deinem Eifer. Denn Eifer, haben wir gesagt, ist Grund dafür, den Ursprung der Niedrigkeit und Verächtlichkeit zu entwurzeln, also wegzunehmen, dass du erhobenen Hauptes lebst für Allah subhanahu wa ta'ala und dich nicht erniedrigst. Und diese Form wäre eine Selbsterniedrigung und deswegen, das ist also der Zusammenhang zwischen diesen beiden Angelegenheiten. Nimm dies als eine Analogie und zieh dementsprechend Schlüsse und Allah weiß es am besten. 25. Die Motivation zum Lernen. Wenn du die Worte kennst, die dem rechtgeleiteten Kalifen Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu zugeschrieben werden, und zwar sagt man, dass er gesagt haben soll, das ist jetzt einfach eine Weisheit, ob er es jetzt wirklich gesagt hat, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wichtiger ist, dass man einfach das versteht. Ja. Es gibt viele weise Aussagen, die Prophet, von denen profitiert man einfach. Und zwar sagt er, قِيمَةُ كُلِّ مْرِئٍ مَا يُحْسِنُ. Der Wert eines jeden Menschen entspricht dem, was er beherrscht. Der Wert eines jeden Menschen entspricht dem, was er beherrscht. Es wurde gesagt, es gibt keine Worte, die mehr als diese zum Wissenserwerb anspornen. Deswegen auch Imam Muhammad ibn Jazari rahimahullah ta'ala sagte auch in einem Gedicht, weil das Auswendiglernen, sage ich mal, ist eine anstrengende Angelegenheit. Grundsätzlich fällt den meisten Leuten schwer, obwohl sie nicht so schwer ist. Es ist ähnlich wie beim Training. Wenn man trainiert, fällt es einem leicht, einen Dauerlauf zu machen. Aber wenn man es nicht trainiert, fällt es einem schwer. Und deswegen sagt er, وَبَعْدُ فَالْإِنسَانُ لَيْسَ يَشْرُفُ إِلَّا بِمَا يَحْفَظُهُ وَيَعْرِفُ. Das heißt, ein Mensch hat nur durch das Wert, was er auswendig kennt und weiß. Und deswegen ist der Gelehrte nicht derjenige, der dir sagen kann, welchem Buch du was findest, sondern der dir die Information auch geben kann. Und wenn du verstanden hast, dass dein Wert entsprechend dem ist, was du in deinem Herzen hast, dann ist das ein Grund für dich, eifrig zu sein, nach Wissen zu streben. Angenommen, du hast ein Jahr lang einen Fiqh-Unterricht besucht. Und da hast du alle möglichen Themen behandelt. Und jetzt frage ich dich, okay, irgendeine Angelegenheit über Az-Zakah. Und dann sagst du, ja stimmt, das haben wir behandelt, ich muss es nochmal nachschauen. Dann gewinnst du ja dadurch nicht an Wert, dass du sagst, ich habe es irgendwann mal gehört, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Im Gegenteil, verlierst an Wert. Aber wenn du es parat hast und aus dem FF aufsagen kannst und wichtig verstanden hast, Deswegen hat der Imam gesagt, Yahfaz wa Ya'rif. Das heißt, auswendig kennt er und er versteht es auch gleichzeitig. Diese beiden Angelegenheiten. Dann erst nutzt es einem was, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ansonsten, wenn man, sage ich mal, ich mag das Beispiel jetzt nicht so sehr nennen, weil man sagt ja, wenn man etwas auswendig ist, wie ein Papagei. Ja? Aber das ist, gilt vielleicht für alles außer für den Koran al-Karim. Denn beim Koran al-Karim ist das Lesen des Koran an sich schon eine Ibadah, von der man profitiert, auch wenn man sie, auch wenn man ihn nicht versteht. Auch wenn man ihn nicht versteht. طيب. Hüte dich, sagt der Autor, vor dem, der die falsche Aussage macht. Der Erste hat dem Letzten nichts übrig gelassen. Richtig ist, wie viel der Erste dem Letzten übrig gelassen hat. Einer der demotivierenden Aussagen schon seit Hunderten von Jahren war, dass manche Gelehrte der Ansicht waren, dass der Ijtihad vor Hunderten von Jahren abgeschlossen worden ist. Vor 1000 Jahren abgeschlossen ist. Und dass wir uns nur noch in dem Bereich bewegen dürfen, den die Imame von früher vorgegeben haben, beziehungsweise die Ergebnisse, die sie zusammengetragen haben, in den verschiedensten Bereichen der Religion. Das ist eine der demotiviertsten Aussagen, weil das führt ja dazu, dass man eben nicht mehr sich Mühe gibt. Ijtihad heißt ja, sich Mühe geben. Ja. Gemeint ist natürlich, um ein Urteil Allah subhanahu wa ta'ala herauszufinden, abzuleiten aus den Quelltexten, weil es eben nicht da so ganz genau drin steht, dann muss es verstehen, abzuleiten. Und wenn ich dir sage, du darfst gar nicht mehr ableiten, dann geht auch der Eifer sofort wieder kaputt, logischerweise. Aber wenn ich dir sage, und das ist ja die erste Aussage, der Erste hat im Letzten nichts übrig gelassen. Das heißt, man sage dir, hör mal zu, wenn du beten willst, betest du genauso, wie man es früher dir gesagt hat, und es gibt nichts Neues zu erforschen im Gebet. Punkt. Natürlich ist es bei Ibadat immer weniger da zu bewegen, aber auch bei den Ibadat gilt das. Im Gegensatz, also auch da sagt, diese Aussage ist falsch. Die richtige Aussage lautet, wie viel hat der Erste dem Letzten übrig gelassen? Wie viel hat der Erste dem Letzten übrig gelassen? Das heißt, es gibt so viele Themen, die die Ersten eben nicht untersucht haben, eben nicht behandelt haben und bei denen es für uns gilt, uns Mühe zu geben, das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala herauszufinden. Ja. Bei neuzeitigen Angelegenheiten, neuen Dingen, die aufgetreten sind auf der Welt, natürlich erst recht. Die Technik entwickelt sich, dementsprechend muss sich auch der Fiqh entwickeln. Aber auch bei den Standardthemen gibt es Dinge, die auch heutzutage noch erforscht werden können. So obliegt es dir, dich viel mit der Hinterlassenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beschäftigen. Hinterlassenschaft des Propheten ist sein Erbe, sein Wissen. Gib dein Bestes im Studium, beim Lernen und in Erforschen. Egal wie weit du in der Wissenschaft weiterkommst, erinnere dich daran, wie viel der Erste dem Letzten überlassen hat. In der Biografie von Ahmad ibn Abd al-Jalil, in der Geschichte Baghdads, Tariq Baghdad ist ein Buch von Al-Khatib al-Baghdadi, wird ein Gedicht von ihm zitiert. Der Edle ist nicht, das ist jetzt eine Übersetzung eines Gedichtes, das ist natürlich immer schwierig, ein Gedicht zu übersetzen, aber es geht um die Bedeutung. Der Edle ist nicht wie der Gemeine. Nein, und der Gescheite ist auch nicht wie der Dummkopf. Wert ist der Mensch, solange der Mensch beherrscht, so die Anordnung des Imam Ali radiallahu anhu. 26. Der Weg zum Studium. Wer nicht verreist, zu dem verreist auch niemand. Wer sich nicht zum Studium begibt, zur Suche nach Scheichs, zum Reisen, um von ihnen zu lernen, der wird es auch kaum selbst eines Tages wert sein, dass man zu ihm reist. Denn jene Gelehrten, die eine Zeit lang lernten und lehrten bzw. Unterricht gaben, verfügen über Schriftstücke, Protokolle, wissenschaftliche Anekdoten und Erfahrungen, die oder deren Gleichen kaum in Büchern zu finden sind. Ja, und auch die Wahrscheinlichkeit, dass du an einem Ort alles erlernen kannst, was du gerne von der Religion erlernen möchtest, ist sehr unwahrscheinlich. Und das Wissen war schon immer verteilt. Die Sahaba radiallahu anhu von vornherein waren ja nicht alle an einem Ort. Und deswegen, und auch heutzutage sind die Gelehrten nicht an einer Stelle. Deswegen, wenn jemand sagt, ich habe nur an einer Stelle gelernt, dann ist auch sein Wissen entsprechend. Okay? Aber wenn du von jemandem weißt, dass er über Jahre hinweg von einer Stadt zur nächsten Stadt gereist ist, um sich Wissen anzueignen, der eigentlich nur Wissen an, sondern der eignet auch Erfahrung an und Dinge, die er eben, wie man sagt, nicht aus Büchern lernen kann. Erfahrung kann man nicht aus Büchern lernen. Erfahrung kann man nicht aus Büchern lernen. Die letztendliche Anwendung eines Gesetzestextes in der Praxis, das lernt man beim Gelehrten. Weil er bringt einem die praktische Umsetzung der Texte bei. Hüte dich vor dem Verzicht darauf, entsprechend dem Weg von untätigen Sufis, die das Fetzenwissen, dem Wissen auf Blättern vorziehen. Das Fetzenwissen ist das mystische Wissen und das Wissen auf Blättern ist das Buchwissen, ist aber eine Art Erniedrigung für diese Aussage. Das heißt also, wir haben jetzt gerade eben erfahren, dass man bei Gelehrten sein Wissen aneignet und nicht alles aus Büchern nehmen kann, aber auf der anderen Seite sei davor gewarnt, dass das Wissen aus Büchern zu unterschätzen. Das Wissen aus Büchern zu gering zu schätzen, denn dann gehst du in das andere Extrem von Leuten, die gesagt haben, man hat manche von ihnen gefragt, willst du dich nicht aufmachen, um von Abd al-Razzaq al-San'ani zu hören? Das ist ein Gelehrter des 3. Jahrhunderts, gestorben 211. Er ist einer, der hat eine berühmte Hadith-Sammlung, also gemeint ist, möchtest du nicht zu ihm hinreisen, um von ihm die Religion zu lernen, beziehungsweise die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu hören? Dann sagt er als Antwort, warum sollte jemand, der vom Schöpfer hört, von Abd al-Razzaq hören? Ja? Also sie sagt, wir nehmen das Wissen direkt von unserem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Warum sollen wir dann zu einem Menschen gehen? Ja. Und manche Leute haben wirklich geglaubt, dass es Menschen gibt nach dem Propheten, die irgendeine Form von Eingebung bekommen, sei es im Traum oder auch im Wachzustand. Ja. Wie gesagt, das ist ein anderes Extrem, aber zusammengefasst soll gesagt werden, Vorsicht, das Wissen aus Büchern zu nehmen, für denjenigen, der dazu imstande ist, ist eine exzellente Angelegenheit und du wirst als Gelehrter auch keinen anderen Weg finden, dich weiterzubilden, denn irgendwann mal ist Sense. Irgendwann mal kann dir dein Lehrer nicht mehr das geben, was er dir gegeben hat. Er hat dir beigebracht, wie du mit den Büchern umgehst. Er hat dir den Schlüssel zum Wissen gegeben. Und wenn er dir den Schlüssel zum Wissen gegeben hat, Bismillah, dann ist es deine Aufgabe, diesen Schlüssel korrekt anzuwenden. Ein anderer sagte, wenn sie mich mit Buchwissen ansprechen, überbiete ich sie mit Fetzenwissen. So hüte dich vor jenen, die denn weder verhalten sie dem Islam zum Sieg, noch besiegten sie den Unglauben, denn unter ihnen gibt es solche, die ein Unglück und eine Plage für den Islam waren. 27. Wissen schriftlich auswendig lernen oder schriftlich bewahren. Wissen schriftlich zu bewahren oder schriftlich, strenge dich an, Wissen schriftlich festzuhalten. Denn das schriftliche Festhalten des Wissens schützt vor Verlust und verkürzt die Dauer des Nachforschens bei Bedarf, besonders bei unerwarteten Wissensfragen. Zu den größten Nutzen dessen gehört, dass du beim Altern und Schwachwerden Material zur Hand hast, aus dem du ohne Mühe etwas entnehmen kannst, worüber du ohne Mühe beim Recherchieren, Ergründen, Schreiben kannst. Es gibt sicherlich zwei Gründe, warum jemand nicht aufschreibt, was er lernt. Der eine Grund ist einfach zu faul. Es kommt ihm gar nicht in den Sinn. Er möchte gar nicht wirklich was lernen. Er möchte einfach was hören. Er ist nicht motiviert, er hat nicht Eifer. Okay, vielleicht faul ist nicht die einzige Sache, aber er hat nicht den Eifer, um das Ziel zu erreichen, was eigentlich ein Talib Ilm erreichen sollte. Zweitens, eher selten, er verlässt sich auf sein Gedächtnis, weil er ein ausgezeichnetes Gedächtnis hat. Geht er davon aus, weil er immer, wenn er es zum ersten Mal hört, merkt er es sich. Das gibt es, aber das Problem ist, Schriftliches ist wohl dauerhafter, denn es passieren manchmal einschlägige Ereignisse im Leben eines Menschen, wodurch er Sachen vergisst und wodurch er Sachen miteinander verwechselt. Es passieren Katastrophen, es suchen ihn Schicksalsschläge heim und so weiter und so fort. Und deswegen passiert das. Man kann sich nicht darauf verlassen. Bücher genauso. Bücher können verbrannt werden. Bücher können verloren gehen. Bücher können unleserlich werden. Bücher können gestohlen werden und so weiter und so fort. Aber deswegen ist die beste Form, auch bei den Hadith-Gelehrten, die beste Form der Genauigkeit ist, indem man beides macht. Indem man aufschreibt und genau weiß, was man geschrieben hat. Und deswegen die Tullab Ilm, was machen sie? Sie haben ihre eigenen Notizen, und aus denen sie lernen, sind sie wiederholen. Und die wissen ganz genau, diese Notiz habe ich mir rechts oben irgendwo hingeschrieben. Und wenn er eines Tages etwas vorfindet, was vorher nicht da war, weiß er, das hat er nicht geschrieben, hat jemand anders geschrieben. Ja? Und das nennt man auf Arabisch Dabt Kitab, das heißt Genauigkeit beim schriftlichen Festhalten. Wie gesagt, meistens ist eher der fehlende Eifer, dass man sich etwas aufschreibt, weil man denkt, das ist nicht so wichtig. Und irgendwann mal kommt man dann, subhanallah, in die Situation, in der man jemandem etwas beibringen möchte. Du hast also jahrelang einen Unterricht über die Aqida gehört und du hast dir immer zugehört, du sagst, das weiß ich, alhamdulillah. Aber das passive Wissen ist nicht wie das aktive Wissen. Und wenn du jetzt eines Tages in eine Situation kommst, in der du jemandem etwas beibringen möchtest, wie zum Beispiel deinen eigenen Kindern, dann sagst du, subhanallah, hätte ich doch die Sachen, die ich damals in der Schule aufgeschrieben habe oder in der Moschee aufgeschrieben habe, da, dann bräuchte ich das jetzt nur meinen Kindern vorlesen und das war's. Aber das, der Wert dieser Sache, den merkt man natürlich erst nach längerer Zeit. Denn selbst wenn man aufschreibt, was man weiß, hat es mindestens den Aspekt, dass man es nicht vergisst und zweitens, dass man es geordnet vorträgt. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel wenn man von dir verlangt, jemandem die Gebetswaschung beizubringen. Du weißt, wie die Gebetswaschung geht. Aber die Frage ist, kannst du es auch geordnet jemandem erklären, sodass dein Gegenüber es versteht? Weil es geht ja nicht darum, dass du es verstanden hast. Du möchtest die Information weitergeben. Und da ist es natürlich von großem Nutzen. Deswegen gibt es immer Gelehrte, die aus Büchern unterrichten. Und es gibt Gelehrte, die aus dem Verstand unterrichten. Aber also die auswendig vortragen, alles. Und das auswendig vortragen für jemanden, der darin geschult ist und ein Experte ist, alhamdulillah, ist gut. Ist zweifellos gut. Aber trotzdem kann es sehr leicht passieren, dass du Themen nicht erwähnst, weil sie dir nicht eingefallen sind, dass du nicht so geordnetes vorträgst, wie es aus dem Buch gewesen ist und so weiter und so fort. Deshalb erstelle dir ein Heft oder ein Notizbuch zum Festhalten des Nützlichen, der kostbaren Perlen und der Forschungen, die sich an unerwarteten Stellen befinden. Und wenn du den Umschlag des Buches verwendest, um festzuhalten, was darin ist, so ist es gut. Also, wenn du ein Buch in der Hand hast, Gott segne dich, schäme dich nicht, in dieses Buch hineinzuschreiben, schäme dich nicht, dieses Buch voll zu kritzeln mit Notizen, mit Anmerkungen, mit Unterstreichungen, mit Ergänzungen, mit was weiß ich. Ein Buch ist nicht dafür da, es weiß zu lassen, wie es aus der Druckerei gekommen ist. Also jemand, der ein Talib Ilm, dessen Buch genauso ist, wie es von der Druckerei kam, der hat das nie benutzt. Der hat das niemals benutzt, kann gar nicht sein. Und deswegen ein durcharbeitetes und durchforstetes Buch sieht anders aus als eines, das aus der Druckerei kommt. Auch beim Koran al-Karim, wir haben natürlich diese Angewohnheit, wir möchten in den Koran al-Karim nichts reinschreiben, okay? Aber jemand, der zu seinem Koranlehrer geht und Koran vorträgt und dessen Buch, wenn ich sehe, dass der Mushaf so jungfräulich aussieht wie aus der Druckerei, dann weiß ich, der hat seinem Lehrer nie was vorgetragen, okay? Oder hat zumindest dieses Buch nie dabei gehabt, damit der Lehrer ihn aufmerksam machen kann auf eventuelle Fehler. Dann übertrage das, was sich für dich angesammelt hat, noch ins Notizbuch, nach Themen geordnet. Schreib das Hauptthema auf, den Titel des Buches, die Nummer der Seite und des Bandes. Dann schreib im Buch zu dem, was du aufgeschrieben hast, abgeschrieben, um es nicht mit dem zu verwechseln, was nicht abgeschrieben wurde. Schreib ebenso Seite so und so erreicht, um zu markieren, wie weit du beim Lesen eines Buches gekommen bist, damit du nicht verpasst, was du noch nicht gelesen hast. Also der Gelehrte spricht hier mit Leuten, die gerne lesen. Wir sind schon in diese Stufe angelangt. Ja? Er spricht mit Leuten, die ein Buch nach dem anderen lesen und sich Lesezeichen machen müssten, sich Sachen hinaus herausschreiben, die einfach so motiviert sind, sie dursten nach dem Wissen, weil sie merken, was sie alles verpasst haben in ihren Lebensjahren. Deswegen möchten sie unbedingt weitermachen. Und jedes Buch, was sie lesen, sagen sie, Subhanallah al-Azim, ich wünsche mir, meine Geschwister würden dieses Buch auch lesen. Und deswegen kommt manchmal jemand zu dir und sagt dir, guck mal, dieses Buch musst du unbedingt lesen. Und du sagst dir, ach, das, wofür, ich habe jetzt keine Zeit, was soll da so Besonderes drin sein? Ja, weil du hast nicht gelesen. Und der andere redet emotional entsprechend seiner Erfahrung, die er aus diesem Buch gelernt hat. Von den Gelehrten gibt es darüber zahlreiche Schriften, die darunter, ein paar Bücher hat erwähnt, die ähnlich im Deutschen gibt es auch nicht so entscheidend. In diesem Sinne halte das Wissen schriftlich fest, besonders das Erstaunliche und Unerwartete, Nützliche und die verborgenen Winkel in fremden Texten und Perlen, die du siehst und hörst und deren Versäumen du fürchtest. Also, es gibt Informationen, die findet man in jedem Buch, aber es gibt Informationen, die sind einzigartig. Und wenn man sie nicht aufschreibt oder eine weise Aussage notiert, oder ein Zitat von einem Gelehrten sich aufschreibt, dann wird man hinterher sehr, sehr schwierig wieder an solche Informationen rankommen. Al-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, sagte, einer der Gelehrten, wenn du etwas hörst, schreibe es auf und sei es auf die Wand. Wenn sich bei dir angesammelt hat, was Allah will, so ordne es nach Themen in einem Heft oder Notizbuch, denn das wird dir in Zeiten der Knappheit helfen, in denen selbst die Vernunftbegabtesten zum Entsinnen unfähig wären. Es gibt viele Dinge, die sagt man sich, das werde ich mir merken, das weiß ich schon. Und nach ein paar Jahren wünscht man sich, man hätte es sich irgendwo notiert und aufgeschrieben. Und das Problem ist, was man auch merkt, es gibt Informationen, wenn man sie erfährt, erfährt man dadurch den wahren Wert der Information noch nicht. Warum? Weil du sie jetzt noch gar nicht brauchst. Das heißt, du lernst ein bestimmtes Thema und der Gelehrte erwähnt im Thema des meinetwegen Fastens eine Angelegenheit, die interessiert dich eigentlich gar nicht, weil da bist du noch nie reingekommen. Aber nach 10 Jahren, nach 5 Jahren, nach 3 Jahren fragt dich jemand über diese Sache und ihn juckt das. Oder du gerätst in die Situation und du möchtest es unbedingt wissen, jetzt weißt du den wahren Wert dieser Information. Ja? Und deswegen, der Gelehrte lernt nicht nur für sich, sondern lernt auch für die anderen mit. Aber wie gesagt, der wahre Wert einer Information, manchmal weißt du ihn erst nach mehreren Jahren. Dann sagst du, Subhanallah, möge Allah dem Autor so und so gnädig sein. Damals habe ich das gelesen, habe es nicht gebraucht, deswegen habe ich es eigentlich mehr oder weniger überlesen. Aber jetzt weiß ich, wie wertvoll diese Information ist. Und dann fängst du an, für ihn Dua zu machen. 28. Sorgsame Bewahrung des Wissens. Ja, sorgsame Bewahrung, was soll damit gesagt werden? Damit soll gesagt werden, liebe Geschwister, damit soll ausgedrückt werden, weshalb du das Wissen bewahrst. Bewahren, also auswendig lernen, merken, aufschreiben, eben sorgsam, aus Sorge um dich, um dein Jenseits, um dein Ergebnis, dein Ausgang bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du hast Ikhlas, mit anderen Worten. Du hast Ikhlas. Strenge dich so gut du kannst an, das Wissen zu bewahren, indem du danach handelst und es befolgst. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, sagte, es obliegt einem Hadith-Studenten, dass er mit aufrichtiger Absicht an sein Studium geht und dass er dabei Allahs Angesicht anstrebt. Und er soll sich davor hüten, es zu einem Mittel zur Erlangung von Diesseitigem zu machen oder zu einem Weg, Geld zu verdienen. Denn wer mit seinem Wissen so etwas bezweckt, dem wird gedroht. Und er soll Prahlerei und Stolz darauf vermeiden, sowie, dass er mit dem Studium der Hadithe die Erlangung von Führerschaft, das Ergreifen einer Anhängerschaft und das Einberufen von Sitzungen anstrebt, denn die meisten Laster der Gelehrten sind von dieser Sorte. Das sind alles verschiedene Beispiele für jemanden, der nach Wissen strebt, nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, wie jemand, der sagt, ich möchte Wissen anstreben, damit die Leute eines Tages zu mir kommen, von mir lernen. Damit ich inshallah ta'ala eines Tages unterrichten kann und Geld verdienen kann. Das ist sein Ziel. Er sieht das nicht als ein Mittel zum Zweck, sondern natürlich gibt es auch Leute, die unterrichten, in der Schule Religionsunterricht betreiben. Aber die Frage ist, macht er das einfach nur, um Geld zu verdienen? Oder verdient er sein Geld, damit er diesen Unterricht machen kann, weil er keine andere Einnahmequelle hat? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja nicht umsonst darauf hingewiesen, dass die ersten Menschen, für die das Höllenfeuer entfacht wird, diejenigen sind, die den Koran auswendig gelernt haben. Warum? Weil sie eben das gemacht haben, damit die Leute über einen sagen, das ist ein Qari, also ein Koranleser. Sein auswendig lernte Hadithe soll mehr darauf bedacht sein, sie durch Umsetzung in die Tat zu beachten. Khatib Baghdadi rahimahullah hat in seinem Buch Al-Jami' verschiedene Überlieferungen erwähnt, die meistens was mit Hadith-Studenten zu tun haben, aber das soll uns nicht weiter stören. Es geht darum, du lernst die, aus dem Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Du bist jetzt hier in der Sitzung da. Warum bist du da? Natürlich ist, inshallah ta'ala, bist du da, weil du Hasanat erlangen möchtest. Weil einfach das der beste Ort in dieser Stadt überhaupt ist. Weil du Allahs gedenkst. Weil du Sünden begehst und sie loswerden möchtest in solchen Sitzungen. Weil du bei Allah subhanahu wa ta'ala Rangstufen aufsteigen möchtest. Das sind allgemeine Absichten. Aber jetzt in Bezug auf den Inhalt des Unterrichtes, das Benehmen eines Schülers. Weil du eben Adab haben möchtest, Anstand haben möchtest. Und du weißt, dass Anstand zu den besten Taten überhaupt gehören. Und bei Allah subhanahu wa ta'ala kann man durch gutes Benehmen die Stufe einer Person erreichen, die nachts betet und tagsüber fastet, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Darüber hinaus benehmen eines Schülers, weil du eben Schüler sein möchtest. Du möchtest lernen, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt. Du möchtest lernen, wie man lernt. Du möchtest lernen, wie man mit anderen Menschen umgeht. Du hast heute was erfahren über die Kameradschaft. Das heißt, du nimmst das zum Anlass, um die Leute, mit denen du verkehrst, noch einmal daran zu messen, ob sie dich Allah näher bringen oder ob sie dich demotivieren auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du das machst, dann Alhamdulillah, dann hast du etwas profitiert aus diesem Unterricht. Der Gelehrte sagt, denn es gibt viele Überlieferer von Wissenschaften, jedoch wenige, die sie beachten. Überlieferer, wenn du Hadith-Bücher anschaust, gibt es so viele. Aber Leute, die dafür bekannt geworden sind, dass sie das, was sie gelernt haben, auch umsetzen, die Imame, in Bezug auf Wissen und Handlung, das sind für uns wenige. Denn es gibt viele Überlieferer von Wissenschaften, jedoch wenige, die sie beachten, und gar manch Anwesender ist wie ein Abwesender, manch Gelehrter ist wie ein Unwissender. Und es gibt gar manchen Hadith-Kenner, der nichts davon in sich hat. Ihr könnt Hadith viele, aber welchen Bezug zu seiner Realität haben diese Hadith? Erkennt man an ihm die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinem Reden, in seinem Laufen, in seiner Kleidung, in seinem Verhalten? Darum geht es doch letztendlich. Es geht doch nicht darum, das Wissen zu haben. Wissen ist doch nur Mittel zum Zweck. Du eignest doch dir Wissen an, um damit was zu machen. Und nicht, um es einfach zu haben. Dann wäre ja der Computer der Beste bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt gar manchen Hadith-Kenner, der nichts davon hat. Denn indem er die Urteile eines Hadithes verwirft, gleicht er einem, der sich von dessen Kenntnis und seinem Wissen abwendet, Gott bewahre. Und es obliegt dem Hadith-Studenten, dass er sich in all seinen Angelegenheiten gegenüber der Allgemeinheit auszeichnet, indem er der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam so gut wie möglich folgt und sich selbst auferlegt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Deswegen ein Talib ilm, der sagt, das ist Sunna, deswegen mache ich es nicht. Das ist kein Talib ilm. der hat nicht verstanden, warum. Weil wenn er die Religion, wenn es ihm in der Religion nur darum geht, die Pflichten umzusetzen, dann brauchst du nicht nach Wissen streben. Weil die Säulen der Religion und die Pflichten der Religion, das ist doch, das unterscheidet doch nicht den Gelehrten von dem Nichtgelehrten. Dass die 5 Gebete Pflicht sind, das weiß doch jeder Muslim. Aber die Frage ist, wie wetteifern die Menschen bei den freiwilligen Taten? Und auch bei den freiwilligen Taten innerhalb der Pflichtgebete. Was machen sie aus den Bittgebeten, die sie auswendig gelernt haben? Nutzen sie sie für ihre Gebete aus? Und so weiter und so fort. Deswegen, also die Unterschiede findet man bei den freiwilligen Taten wahrscheinlich mehr als bei den Pflichttaten. 29. Die Pflege des Gelernten. Pflege dein Wissen von Zeit zu Zeit, denn die Vernachlässigung desselben führt dazu, dass es verschwindet, was auch immer es ist. Abdullah ibn Umar berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Innama mathalu sahib al-Quran kamathali sahib al-ibil al-mu'allaqah. In ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Das Gleiche ist dessen, der den Koran auswendig kennt, ist wie das des Besitzers von gezügelten Kamelen. Wenn er sich um sie kümmert, kann er sie festhalten. Doch wenn er sie loslässt, laufen sie weg. Brief von Bukhari Muslim und Imam Malik in seinem Muwatta. Der Imam Al-Hafidh ibn Abdul Barr, rahimahullah ta'ala, sagte, in diesem Hadith ist der Beweis dafür, dass derjenige, der sein Wissen nicht pflegt, es verliert. Guck mal, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allah hat über ihn gesagt, فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ. Wir werden dir vorlesen, so wirst du nicht vergessen, außer dem, was Allah will. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Koran al-Karim wiederholt und gelesen und wiederholt und gelesen. Und als er einmal beim Vorlesen eine Eier falsch las oder verwechselte oder ausließ, wandte er sich danach den Leuten zu und sagte, Ubay ist unter euch? Dann sagt er ja, und sagt er, warum hast du mir nicht weitergeholfen im Gebet? Das heißt, das ist unser Prophet a.s.w. Und der Mensch macht Fehler. Und deswegen ist das Wiederholen dessen, was du an Versen des Koran auswendig kennst, für den Talib Ilm ein Muss. Denn wir haben ja gesagt, für jemanden, der nach Wissen strebt, gelten andere Regeln als für den einfachen Muslim. Also jemand, der ein Talib Ilm sein will, wie soll er sein Wissen vernachlässigen? Wie kann es sein, dass er Juz Amma Auswendigkeit nachher vergisst? Das ist doch das Wertvollste an Wissen überhaupt, der Koran al-Karim. Wenn du das vernachlässigst, dann hättest du eher andere Themen vernachlässigen sollen als die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbar sagte, in diesem Hadith ist der Beweis dafür, dass derjenige, der sein Wissen nicht pflegt, es verliert, egal wer er ist. Denn ihr Wissen war zu jener Zeit nur der Koran und nichts anderes. Wenn sogar der leicht zu lernende Koran verloren geht, wenn er nicht gepflegt wird, was denkst du dann über die übrigen wohlbekannten Wissenschaften? Also Koran zu bewahren ist viel einfacher als Hadith und viel einfacher als Fiqh und viel einfacher als Usul al-Fiqh und so weiter und so fort. Und die besten Wissenschaften sind die, deren Grundwissen ergründet wurde und deren Disziplinen eingeprägt wurden, die zu Allah, dem Erhabenen, führen und zu dem Recht leiten, woran er, subhanahu wa ta'ala, wohlgefallen hat. Ein anderer sagte, jegliche Macht, die nicht durch Wissen gesichert wird, führt zu Niedrigkeit. 30. Das Studium des Fiqh, in dem Sekundäres auf Primäres zurückgeführt wird. Das Studium des Fiqh, in dem Sekundäres auf Primäres zurückgeführt wird. Was soll damit gemeint sein? Hinter dem Fiqh steht, Fiqh, damit meint man meistens den praktischen Teil unserer Religion. Den praktischen Teil der Religion. Und ging es zur Aqida, die meistens eher den theoretischen Teil beinhaltet, obwohl natürlich die beiden Themen miteinander verstrickt sind. Du kannst dich einen vom anderen nicht trennen. Aber grundsätzlich sagt man, Aqida ist al-Fiqh al-Akbar, der große Fiqh. Weil da geht es ja erstmal darum, wodurch man sich als Gläubiger überhaupt auszeichnet, wodurch man Muslim ist und nicht. Ja. Und dann Fiqh, der kleine Fiqh, Fiqh al-Asghar, damit meint man dann, was sozusagen sich aus dem Glauben resultiert. Der Glauben an Allah daraus resultiert, dass man ihn anbetet, dass man sein Wohlgefallen anstrebt beim Fasten, beim Spenden, bei der Hajj und so weiter und so fort. Hinter dem Fiqh steht das Streben danach. Und genau derjenige versteht ihn, der die Urteile im Zusammenhang mit den Hintergründen der Scharia versteht. Also, was soll damit gemeint sein? Fiqh, gerade das Thema Fiqh, da gibt es ja unglaublich viele Rechtsurteile. Egal, was du dir im Fiqh anschaust, im Salah, bleiben wir beim Salah, da urteilst du ja über jede Bewegung im Gebet, über jedes Verhalten im Gebet. Wenn du so machst, ist dein Gebet gültig oder nicht? Wie viele Raka'a sollst du verrichten? Wenn du mehr machst, was ist das Urteil darüber? Wenn du weniger machst, was ist das Urteil darüber? Welcher Dhikr ist Wajib? Welcher Dhikr ist Sunnah? Welcher und so weiter und so fort. Das heißt, es besteht ja aus unglaublich vielen Rechtsurteilen. Das ist ja nur beim Salah. Was gibt es da noch bei allen anderen Themen? Aber das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist es nicht, die einzelnen Urteile zu kennen. Auch wenn wir das vielleicht meinen. Aber die Kunst ist es vielmehr, wie der Autor in der Überschrift gesagt hat, Sekundäres auf Primäres zurückzuführen. Das heißt, indem man versteht den Zusammenhang zwischen diesen einzelnen verschiedenen Urteilen und dem, woraus sie resultieren. In anderen Worten, indem man die Grundlagen des Fiqh verstanden hat und weiß, wie die Gelehrten zu diesen einzelnen Urteilen gekommen sind. Dann ist man ein Faqih durch und durch. Ja. Wenn ich also auswendig lerne, dass eine bestimmte Bewegung im Salah wajib ist, dann ist das eine Information, die ist wertvoll, ist auch gut zu wissen, aber das ist nicht, das ist das Ergebnis, was du wissen solltest. Aber das sollte ja eigentlich jeder Muslim wissen. Jeder Muslim sollte wissen, wie er betet und wie er das macht. Das ist das Urteil, das Ergebnis. Aber die Frage ist, wie ist man zu diesem Ergebnis gekommen? Auf welcher Grundlage hat man überhaupt geurteilt? Was ist die Regel, was ist das Prinzip, das diesem Urteil zugrunde liegt? Das meint man mit Sekundäres, das ist das Ergebnis, was man ableitet aus dem Primären, aus den Quellen, aus den Grundregeln. Das ist Fiqh. Und dann hast du auch die Zusammenhänge miteinander verstanden und dann macht der Fiqh auch Spaß. Weil dann sieht man plötzlich Parallelitäten, sowohl zwischen Tahara als auch Salah und Salah auch mit Zakah und Zakah mit Bay' und Bay' mit irgendwas anderem, Wakala und so weiter und so fort. Das heißt, für die verschiedensten Themen sieht man darin auch dann Zusammenhänge. In einem Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. Möge Allah einen Menschen strahlen lassen, der meine Worte hört, sie daraufhin auswendig lernte und begriff und sie umsetzte, wie er sie gehört hat. Denn gar mancher Träger von Wissen ist kein Wissender, und gar mancher Träger von Wissen gibt es an jemandem weiter, der mehr weiß als er selbst. Also haben wir hier verschiedene Aspekte. Aspekt Nummer 1, jemand lernt etwas. Aber nicht jeder, der etwas lernt, versteht es. Und nicht jeder, der etwas lernt, setzt es auch in die Tat um. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch angespornt, das Wissen weiterzugeben, weil die Information, die du gelernt hast, eine Ayah, die du auswendig gelernt hast zum Beispiel, du entnimmst aus dieser Ayah eine Information. Gibst du sie an einen Gelehrten weiter, gibst du sie an einem intelligenten Menschen weiter, der weiß, wie man aus der Ayah Analogieschlüsse zieht oder Schlussfolgerungen macht oder Ableitungen macht, der entnimmt aus dieser Ayah vielleicht 10 Informationen oder noch mehr. Und deswegen hat der Prophet ﷺ dazu angespornt, dass man weitererzählt. Auch zum Beispiel, vielleicht kennst du Geschichten aus der Sira des Propheten ﷺ. Du kennst die Geschichte und du erzählst sie jemandem. Und derjenige, dem du das erzählst, merkt plötzlich, Subhanallah, diese Geschichte, ich sehe eine Parallelität zwischen der Situation unseres Propheten mit dem Volk so und so und der Situation, in der wir uns zum Beispiel heutzutage befinden. Und so weiter und so fort. Das heißt, nicht jeder entnimmt aus einer Information, aus einem Hadith, aus einer Ayah gleich viel. Und das ist natürlich Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala, den er nicht manchen Leuten einfach gibt, anderen nicht, sondern manchmal in der Situation dem einen gibt, in der nächsten Situation einer anderen Person gibt. طيب, Ibn Khayr rahimahullah ta'ala sagte zu diesem Hadith, darin wird gezeigt, dass der Fiqh eine Art und Weise des Verständnisses durch Erschließung und Berichtigung des Wortsinnes ist. Es impliziert die Verpflichtung zum tiefen Verständnis, zur Erforschung der Bedeutung des Hadith und zur Gewinnung dessen verborgener Geheimnisse. Yani, zusammengefasst, der Prophet sagt, auch die Sahaba, radiallahu anhum, die die gleiche Sprache gesprochen haben wie er, sallallahu alaihi wasallam, nicht alle haben gleich viel Fiqh gehabt, das heißt gleich viel verstanden, denn Fiqh ist ja das Verständnis, ja, aus einem Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist bekannt. Und deswegen gab es unter den Sahaba Gelehrte und Leute, die keine Gelehrte waren. Die beiden Sheikhs Ibn Taymiyyah und sein Schüler Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, leisteten hierzu einen hervorragenden Beitrag. Wer in die Bücher dieser Imame schaut, dem verhilft das gewonnene Wissen zum geraden Weg beim Verständnis. Yani, die beiden Imame rahimahullah ta'ala sind bekannt dafür, dass sie sehr viel Denkarbeit geleistet haben und deswegen aufgrund ihrer Überlegungen und aufgrund ihrer Untersuchungen und die Zeit, die sie sich genommen haben, einen Hadith richtig zu verstehen, aus Hadithen Sachen entnommen haben, die Ibn Qayyim rahmatullah ein ganzes Buch geschrieben hat, nur zu der Ayah Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in zum Beispiel, ja, und andere Gelehrte einen Hadith nur genommen haben und dazu ein ganzes Buch gemacht haben, weil sie aus dem Hadith oder aus der Ayah Sachen entnommen haben und abgeleitet haben oder auch einen Hadith zum Anlass genommen haben, Sachen zu erforschen, darüber zu schreiben, was andere eben, vielleicht lesen sie den Hadith und sagen, das war Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, dir allein dienen wir, dich allein bitten um Hilfe. Wenn ich fragen würde, was bedeutet, sagst du, das bedeutet einfach, ich darf niemandem dienen außer Allah und niemandem Hilfe bitten in Sachen, in denen nur Allah zustande ist, außer Allah. Das war's, sagst du, lass mir, was soll ich jetzt darüber DIN A4 Seite schreiben? Aber dass man auf die Idee kommt, und das ist auch damit gemeint, dass man auf die Idee kommt, so ein Hadith zum Anlass zu nehmen, über die Dienerschaft der Menschen überhaupt zu sprechen. Iyyaka na'budu, dir allein dienen wir. Okay, sind alle Menschen gleich? Dienen alle Allah subhanahu wa ta'ala gleich? Sind sie alle auf der gleichen Stufe? Wenn nicht, und das wird wohl schon der Fall sein, wodurch unterscheidet sich dann die Ubudiyyah, die Dienerschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam, von der Dienerschaft von Jibril? Und wodurch unterscheidet sich dann die Dienerschaft von Abu Bakr und den Rest der Umma und so weiter und so fort? Ja? Das heißt, sie nehmen diesen Hadith zum Anlass, solche Sachen zu erforschen und darüber ihre Gedanken zu machen, was ihnen wohl wenige Leute nachgemacht haben. Zu den schönsten Worten von Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala gehören seine Worte in einer Unterrichtssitzung. Wir waren in einer Sitzung, in der die Religion gelehrt und der Sinn von gesetzmäßigen Urteilen betrachtet wurde, und zwar im Hinblick auf ihre Form, ihre Feststellung, ihren Ursprung, ihre Einzelheit. Nein, es war ein religiöser Unterricht. So kamen wir auf das Zitat zu sprechen, La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt weder Macht noch Kraft außer bei Allah. Dies beruht auf einer Wurzel und zwei Zweigen. Dies beruht auf einer Wurzel und zwei Zweigen. Also was unter anderem damit gesagt werden soll, ist, den Hadith kennt jeder. Den Hadith oder diese Aussage ist ja ein Schatz des Paradieses. Wer La hawla wa la quwwata illa billah sagt, bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala einen Schatz yawm al-qiyama, und die Schätze bei Allah sind besser und darauf als alle Schätze in diesem Leben. Nur, dass man eben diesen Hadith nicht einfach nur nimmt und zum Anlass nimmt, ihn zu sprechen, sondern auch verinnerlicht, wie der Gelehrte hier gesagt hat. Es geht hier um Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir lernen, und wahrscheinlich meinte er das mit Wurzeln und zwei Zweigen, und abgeleitet aus dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise aus Allah subhanahu wa ta'ala, leiten wir eben diese beiden Eigenschaften ab, die er hat, subhanahu wa ta'ala. Also hier geht es darum, dass man die Bedeutung des Hadithes verinnerlicht, und auch kommt man auf diese Art zu sehr schönen Schlussfolgerungen über die Rhetorik des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also wenn man Hadithe untersucht und verinnerlicht und überlegt und sich dieser Herausforderung einfach mal stellt, sich zu fragen, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so ausgedrückt und nicht anders? Vielleicht kann man die Frage einfach nicht beantworten, aber manchmal durch Überlegungen kommt man zu dem Sinn. Denn es gibt Aussagen, denkt man sich, es hätte auch anders sagen können. Warum hat das denn diese... Ein einfaches Beispiel jetzt, nichts Kompliziertes, im Koran das Gleiche. Ne? Im Koran gibt es ja, manchmal werden Worte erwähnt, dann überlegst du dir, warum hat er jetzt auch dieses Wort erwähnt und nicht ein anderes Wort erwähnt an dieser gleichen Stelle? Wäre das nicht angebrachter gewesen? Warum sagt er an manchen Stellen, subhanahu wa ta'ala, Alimun Hakim, allwissend, allweise, und an manchen Stellen Hakimun Alim, also genau umgekehrt, verstehst du? Vielleicht findest du keine Antwort, aber du sollst wissen, dass diese Worte kommen von Allah, dem Weisen. Also weiß er, warum er diese Reihenfolge an der Stelle erwähnt. Das war kein Zufall. Oder zum Beispiel, nehmen wir ein einfaches Beispiel, was die Reihenfolge angeht. Allah subhanahu wa ta'ala hat beim Wudu gesagt, dass wir, er sagte vier Sachen, die wir waschen, richtig? Gesicht waschen, Hände bis zum Ellenbogen, dann über die Köpfe streichen und dann Füße waschen. Ich könnte so sagen, warum hat er erst zweimal waschen erwähnt, dann streichen, dann wieder waschen? Hätte doch von der Logik her einfach drei Sachen, die man wäscht, und hinterher das, was man streicht, und sagst erledigt. Oder erst, was man streicht, und dann die drei Sachen, die man wäscht. Okay? Und die Gelehrten sagen dann natürlich bekannterweise, Moment, das ist ja ein Hinweis darauf, dass die Reihenfolge entscheidend ist beim Wudu. Und wenn du jetzt einfach anfängst, zuerst deine Füße zu waschen und dann deine Hände und dann dein Gesicht und dann streichst du über den Kopf, dann sagen die meisten Gelehrten eben, dass dein Wudu ungültig ist. Ja? Das heißt, es ist eine einfache Überlegung, aber zu solchen Ergebnissen kommt man, wenn man darüber nachdenkt. طيب. Wisse, möge Allah dich recht leiten, dass dem Verstehen das Nachdenken vorausgeht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ruft seine Diener in zahlreichen Versen seines Buches dazu auf, die Himmel und die Erde scharf nachdenkend anzuschauen und sich selbst und die eigene Umgebung aufmerksam zu betrachten, sodass der Verstandeskraft die Türen weit geöffnet werden, der Glaube gestärkt wird, die Urteile vertieft werden und es zur wissenschaftlichen Überlegenheit kommt. Wie oft fordert uns Allah Azza wa Jalla im Koran auf, über seine Schöpfung nachzudenken? Denn das Nachdenken über die Schöpfung Allahs, die niemand beansprucht hat, außer Allah selbst, subhanahu wa ta'ala, also unter den vernünftigen Menschen gibt es niemanden, der beansprucht, der Schöpfer von irgendetwas zu sein. Weil man ihn so leicht entlarven kann, ne? Das ist das Problem. Deswegen, die meisten sagen dann was? Es gibt andere Götter, Gott bewahre. Okay. Aber dass sie sich das selbst zuschreiben, das waren wenige wie Pharaon und so. Also es waren sehr wenige, die gesagt haben, ich habe das erschaffen. Oder ich bin Gott selbst. Oder ich mache lebendig und lasse sterben, wie der König in Diskussion mit Ibrahim. Da hat er auch dann sehr leicht und schnell entlarvt. Das ist ja kein Kunststück dann. Wenn jemand Göttlichkeit beansprucht oder Rububiyya beansprucht, ihn zu entlarven, ist einfach. Deswegen ist es viel, viel bekannter, dass man Schirk betreibt mit Allah subhanahu wa ta'ala, indem man das, was ihm alleine zusteht, anderen zuschreibt, aber nicht sich selbst, sondern irgendwas anderem, was man nicht sehen kann, was man nicht nachvollziehen kann. Okay, bei den Leuten von Makkah war es auch nochmal was Seltsames. Aber wie gesagt, ihr habt verstanden, was ich damit sagen möchte. Deswegen, الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, diejenigen, die nachdenken über die Schöpfung von Himmel und Erde, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Imran. Denn wenn man über die Schöpfung nachdenkt, kommt man zur Gewissheit, dass diese Schöpfung geordnet ist. Und dass diese Schöpfung einem genauen Plan folgt. Und dass diese Schöpfung nicht zufällig entstanden ist. Und letztendlich, dass diese Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und es gar nicht anders sein kann. Kein vernünftiger Mensch kann durch die Überlegung über die Schöpfung am Ende zum Ergebnis kommen, es muss alles durch Zufall entstanden sein. Das geht gar nicht. Er sagt höchstens, ich denke, es wurde durch Zufall, so wie es ist. Und es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das ist höchstens, was er sagt. Aber er kann niemals zur Gewissheit und zur Überzeugung kommen, dass es zufällig entstanden worden ist. Geht gar nicht. Weil alles weist ja darauf hin, dass es ordentlich ist. Alles weist darauf hin, dass es ordentlich ist. Und deswegen gucken wir uns manche Ayat an. Allah sagt, so macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr begreifen möget. Sag, sind etwa der Blinde und der Sehende gleich? Denkt ihr denn nicht nach? Dementsprechend ist das profunde Verständnis die weitreichendste Form des Nachdenkens, denn es ist sein Ertrag und seine Leistung. Und wenn nicht, was ist mit diesem Volk, dass sie beinahe keine Aussage verstehen? Doch dieses profunde Verständnis ist durch Beweise bedingt und von Begierden und Leidenschaften ausgeschlossen. Ayah 120, Surat al-Baqarah. Wenn du jedoch ihren Neigungen folgst, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so wirst du vor Allah weder Schutzherren noch Helfer haben. O du Student, halte dich ans Betrachten und Nachdenken, ans Verständnis und Lernen, auf dass du von der Stufe des Faqih zur Stufe der meisterhaften Rechtsgelehrten übergehst, den die Rechtsgelehrten als Faqihun Nafs bezeichnen. Er ist derjenige, der die Urteile verinnerlicht hat und den die Hadith-Überlieferer als Faqihul Badan bezeichnen. Also Faqihun Nafs, Nafs ist die Seele, ja, der Faqih der Seele. Gemeint ist jemand, dessen Fiqh seine Seele durchströmt, jemand, der durch und durch ein Fiqh-Gelehrter ist. Das heißt, er lebt diese Wissenschaft aus und lebt mit ihr und verinnerlicht sich in Fleisch und Blut. Sei aufmerksam bei neuen Erkenntnissen, indem du die Zweige vom Ursprung her erschließt und die Regeln und die Richtlinien vollkommen berücksichtigst. Es gibt bei uns in der Religion grobe und große oder rote Linien, die klar wegweisend sind. Klar wegweisend sind. Das heißt zum Beispiel, es gibt Dinge, die sind ganz klar verboten. Und es gibt Dinge, die sind ganz klar halal. Und das ist für dich richtungsweisend. Das ist für den Talib Ilm, das ist für den Gelehrten, der eine Angelegenheit untersucht, ganz entscheidend. Dass er weiß, worum gehe ich überhaupt aus? Wovon gehe ich aus? Einfaches Beispiel bei den Ibadat. Wovon gehe ich aus? Ich gehe davon aus, ich muss erst beweisen, dass ich mich Allah auf die und die Art nähern darf. Richtig? Und bei allem, was nicht von der Art Ibadah ist, da gehe ich erstmal davon aus, dass ich das darf. Grundsätzlich, ich rede jetzt vom grundsätzlichen Ursprung. Und ich muss erst beweisen, dass ich diese Art von Handeln nicht tun darf. Und deswegen im Zweifelsfall kehre ich zurück zu meinem Ausgangsort. Das ist sehr theoretisch, was ich jetzt gesagt habe. In der Praxis kann es natürlich genau umgekehrt sein. Angenommen, ich betrachte das Thema des Salah. Salah ist eine Ibadah. Aber ist grundsätzlich das Beten erlaubt oder verboten? Wie viele Beweise haben wir? Das ist erlaubt natürlich. Ja. Deswegen, wenn jemand kommt auf die Idee zu sagen, ich darf zu diesem Zeitpunkt nicht beten oder ich darf an diesem Ort mein Salah nicht verrichten oder ich darf in dieser Art nicht beten, dann ist es umgekehrt. Dann sagen wir, ach, barakallah fiqh, grundsätzlich das Salah ist erlaubt und es gibt so viele Beweise dafür und du willst mir das jetzt verbieten, dann obliegt dir jetzt die Beweisführung mir nicht mehr. Und beim Muamalat-Bereich genauso. Wir haben gesagt, dass Muamalat normalerweise alles erlaubt ist. Das ist der ursprüngliche Ursprung. Aber wenn ich jetzt ein spezifisches Thema betrachte, angenommen, wir unterhalten uns über Zinsen. Ja, über Zinsen. Da gilt grundsätzlich das Verbot und nicht die Erlaubnis. Das ist jetzt eine Art zwischenmenschlicher Handlung, aber hier gilt das Verbot als Grundlage und nicht mehr die Erlaubnis. Und wenn jemand jetzt in einem bestimmten Fall die Zinsen erlaubt, dann sagen wir, jetzt ist es deine Aufgabe, das Erlauben, die Erlaubnis zu beweisen und nicht mehr das Verbot, wie beim ursprünglichen bei der ursprünglichen Ausgangssituation. Das heißt also, das ist, was der Gelehrte hier mit sagen möchte. Sei aufmerksam bei neuen Erkenntnissen, indem du die Zweige vom Ursprung her erschließt. Wovon gehe ich überhaupt aus? Und die Regeln und die Richtlinien vollkommen berücksichtigst. Vereine beim Betrachten eines Zweiges, dessen Beobachtung und Beurteilung gemäß dem allgemeinen Rahmen der Scharia, unter anderem ihre fortdauernden Regeln und Wurzeln wie die Regeln des öffentlichen Interesses, die Vermeidung von Schaden und Schwierigkeiten, die Herbeiführung von Vereinfachung und die Türe zu den Rechtskniffen und zu Vorwänden zu schließen. Also der Gelehrte will dann sagen, der Gelehrte hat nicht nur die Aufgabe, die Sache an sich zu untersuchen. Ist das erlaubt oder ist das verboten? Sondern er guckt auch, was ergibt sich aus meiner Aussage? Was ist denn das Ergebnis meiner Aussage am Ende? Was bringt es mir denn, wenn ich sage, das und das und das ist erlaubt, aber das Ergebnis ist, dass die Leute daraus Verbotenes machen? Deswegen, der Fiqh-Gelehrte betrachtet nicht nur die jetzige Situation, sondern hat Angst für die Zukunft, was sich daraus ergeben wird. Nutzen vielleicht manche Leute meine Fatwa aus, um Schaden damit anzurechnen? Und so weiter, mögest du rechtgeleitet werden, denn dies wird dir in Notlagen helfen. Dir obliegt das profunde Verständnis, wie ich bereits ausgeführt habe, von Texten der Scharia, der tiefe Einblick in alles, was mit Umständen der Gesetze zusammenhängt und die Betrachtung der Ziele der Scharia. Denn wenn dein Verständnis dessen mangelt oder dein Gehör es verfehlt, dann verschwendest du deine Zeit und dann trifft die Bezeichnung Unwissender auf dich zu. Gerade dieser Charakterzug gibt dir die Fähigkeit zur genauen Unterscheidung und das rechte Maß für den Umfang des Studiums und die Fähigkeit zum Tachrij. Tachrij bedeutet im Fiqh, dass man neue Ereignisse auf alte zurückführt. Dass man neue Ereignisse, neu eintreffende Situationen, man hat eine neue Situation und jetzt schaut man, gibt es eine ähnliche Situation aus dem mir bekannten Bereich der Religion, sodass ich die neue Situation auf die alte übertragen kann. Das nennt man Tachrij. Denn der Faqih ist derjenige, der, wenn ihm eine schwere Situation widerfährt, zu der es kein Urteil im Text gibt, dazu ein Urteil extrahiert. Also angenommen, wir betrachten eine Situation, in der wir uns heutzutage befinden, und wir suchen dazu ein Rechtsurteil. Und dann überlegen wir uns, gibt es in der Biografie unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam eine ähnliche Situation, die er auch mal gehabt hat, in der er auch einmal eine Minderheit gelebt hat, er mit seinen gläubigen Gefährten in einer Gesellschaft gelebt hat, die nicht muslimisch ist. Und wie hat er in der Situation so und so gehandelt? Und kann ich jetzt das als Ausgangslage benutzen und dementsprechend mich verhalten in der Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde? Das wäre eine Form von Tachrij und ist natürlich höchst interessant, aber dadurch richten wir uns an der Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Rhetoriker ist nicht der dir die Teile und Zweige der Rhetorik aufzählt, sondern der, dessen rhetorisches Verständnis sich zum Beispiel ins Buch Allahs vertieft und von seinem verborgenen Wissen die verschiedenen Gesichtspunkte holt. Und wenn er schreibt oder predigt, reiht er dessen Kostbarkeiten wie Perlen auf. Und so ist es in allen Wissenschaften. Also der Gelehrte oder derjenige, der gut reden kann und so, das ist nicht nur derjenige, der einfach viele Informationen hat. Viele Informationen. Es gibt Leute, die sind Enzyklopädien Die haben sehr viel im Kopf. Aber die Frage ist, was können sie mit diesen Informationen anfangen? Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat verschiedene Arten von Rizq den Menschen gegeben. Eine Form von Rizq ist dein Auffassungsvermögen. Deine geistige Kapazität, was du aufnehmen kannst an Informationen. Ja? Wir alle können auswendig lernen. Die Frage ist, wie oft müssen wir sie wiederholen, damit sie nicht vergessen. Je weniger, desto besser. Die zweite Sache, eine zweite Form von Rizq ist das Verständnis. Und ich denke, das ergeht jedem Mal, dass er merkt, subhanallah, der eine in der Schule versteht eine Sache beim ersten Mal, der andere, muss man es dreimal erklären, versteht es immer noch nicht. Insofern, das sind zwei verschiedene Angelegenheiten. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen heutzutage, gerade heutzutage, eine Kapazität gibt, um gut auswendig zu lernen, ein Auffassungsvermögen gibt, dann gilt er meistens unter uns als jemand, der gelehrt ist. Aber es könnte sein, dass jemand mit viel weniger Wissen viel mehr von seinem Wissen hat, als derjenige, der Hadithe am laufenden Band aufsagen kann und Aussagen von Gelehrten am laufenden Band zitieren kann und so weiter und so fort. Beeindruckt werden wir durch diese Person. Aber wirklich nützlich kann es sein, ist sie uns überhaupt gar nicht. Schon gar nicht, wenn sie die Situation nicht kennt, in der wir uns befinden. Der 31. und letzte Punkt für heute, inshallah ta'ala, die Zufluchtnahme bei Allah, dem Erhabenen, beim Lernen und beim Studium. Sei nicht bestürzt, wenn sich dir eine Wissenschaft nicht erschließen will. Denn einige Wissenschaften fehlen selbst berühmten Gelehrten schwer. Alhamdulillah. Dies bestätigten einige von ihnen, wie man aus ihren Biografien erfährt. Darunter sind Al-Asma'i über die Metrik, Al-Ruhawi, der Hadith-Überlieferer über die Kalligrafie. Man sagte, der war ein Hadith-Überlieferer, der konnte nicht mal richtig schreiben. Da konnte ihm viel das schwer. Ibn al-Salah über die Logik, Abu Muslim al-Nahwi über die Syntax, Al-Suyuti über die Mathematik. Außerdem wurde Abu Ubaida, Muhammad ibn Abd, Al-Baqi, Al-Ansari, Abu al-Hasan, Al-Qati'i, Abu Zakariya ibn Ziyad al-Farra und andere wird kein Erfolg im Bereich der Grammatik zuteil. Stellt euch mal vor, da würde man denken, subhanallah, Grammatik, das ist doch Voraussetzung für die Verständnis des Koran und des Sunna des Propheten. Nein, es geht um einen theoretischen Teil der Grammatik und es gibt einen praktischen Teil der Grammatik. Ihr alle sprecht Deutsch. Aber das heißt nicht, dass ihr alle unterscheiden könnt zwischen einem Prädikat und einem Verb. Richtig? Oder zwischen einem Nomen und einem Substantiv. Deswegen, die Theorie ist eine Sache, aber die praktische Anwendung ist was anderes. Und die Sahaba radiallahu anhu haben sich auch nicht unterhalten miteinander über Fi'l und Fa'l und Maf'ul und Bihi. Die haben die Sprache gesprochen, sie verstanden und sie gekannt, radiallahu ta'ala anhu. O du Student, vervielfache deinen Willen, flüchte dich im Gebet zu Allah, suche Hilfe bei ihm und sei demütig ihm gegenüber. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir dürfen Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergessen und uns verlassen auf unsere Zeit, die wir investieren in unser Islamstudium oder unser Geld oder auf unser Eifer oder was auch immer. Sondern du musst einen Teil deiner Zeit investieren, indem du dich Allah subhanahu wa ta'ala zuwendest und ihn bittest. Denn wie viele Leute sagen, ich würde gerne lernen, aber ich schaffe es nicht. Ich lerne es, aber ich verstehe es nicht. Tayyib, wie oft hast du Allah darum gebeten, dass er dir die Tore des Verständnisses für die Sache öffnet? Wie oft? Hast du ihn angefleht und diese gesegneten Zeiten, wie wir uns jetzt gerade befinden, denn man sagt, in der letzten Stunde des Freitages, nach einer Überlieferung, ist das die Zeit, in der die Bittgebete erhört werden. Das heißt, wie oft hast du dir in deinem Smartphone eine Erinnerung gemacht, jetzt Dua machen, denn das ist die Zeit. Das kannst du ja im Voraus machen. Da kannst du nicht mal sagen, ich habe es vergessen. Aber es geht eben um Tawfiq. Es geht eben um, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir den Erfolg verleiht, dass du überhaupt diese gute Tat machst. Deswegen bitte Allah azza wa jalla auch darum. Der Islamgelehrte Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala pflegte, wenn ihm wenn ihm der Tafsir eines Verses aus dem Buch Allahs schwer fiel. Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hat ein Büchlein geschrieben über, wie man Tafsir überhaupt macht. Er hat Sachen geschrieben, ich bin sicher, dass unser einer bis am Ende seines Lebens vieles von dem nicht verstehen wird, was der Mann überhaupt geschrieben hat. Selbst wenn er Scharia studiert hat und auch Doktor geworden ist. Das heißt, ich will damit sagen, der Mann war überdurchschnittlich intelligent. Das ist das Mindeste, was man über ihn sagen kann, rahimahullah ta'ala. Und trotzdem, er sagt, wenn mir etwas schwer fiel, dann pflegte ich oft in meinem Bittgebet zu sagen, O Allah, der du Adam und Ibrahim lehrtest, lehre mich. O du, der du Suleiman Verständnis gabst, lass mich verstehen. Und damit gelang ihm dann das Verständnis. Das ist natürlich eine Anspielung auf bestimmte Geschichten im Koran al-Karim, in der Allah subhanahu wa ta'ala diese Begriffe Lehren verwendet hat für Adam und verwendet hat für Ibrahim alayhi salatu wassalam. Und in einer Aya, berühmten Geschichte zwischen Suleiman und seinem Vater Dawud alayhi salatu wassalam, als sie sich uneinig waren über ein Rechtsurteil, sagte Allah, فَفَهَمْنَاهَا Suleiman, so haben wir die Angelegenheit Suleiman verstehen lassen. Deswegen war seine Fatwa und sein Rechtsurteil in diesem Fall das Richtige. Und deswegen sagt man das, ja mufahima Suleiman fahimni, ja, oder du Suleiman Verständnis geben, gib mir auch richtiges Verständnis. Insofern ist das auch das Geheimnis des Erfolges dieser Imame, und das ist auch der entscheidende Punkt, nicht eben die Intelligenz, die sie hatten, sondern dass sie sich eben Allah subhanahu wa ta'ala zugewandt haben, wenn ihnen etwas schwer fiel. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.